willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts. Am letzten Wochenende fand ja die Cthulhu Convention statt und Daniel war, ich würde jetzt gerne sagen, für uns dabei. Auf jeden Fall war er dabei und wird uns und euch jetzt ein wenig davon berichten, so ein bisschen im Stil, wie wir es sonst von berühmten Mensa-Gesprächen oder an der Rande unserer Spielrunden kennen. Machen wir es jetzt für euch ein bisschen öffentlich und ja, Daniel, wie war's denn? Ja, also ich muss insgesamt sagen, das ist eine Con, die man eigentlich als Cthulhu-Fan nicht verpassen sollte. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich gar nicht informiert gewesen, aber lass mich raten, es stand wieder irgendwo auf zigtausenden Blogs angeschrieben. Tausende Blogs. Der hatte einen großen Banner auf dem Cthulhu-Dings. Ich hatte es auch kurzfristig überlegt, aber konnte an dem Wochenende auch nicht. Außerdem sah es finanziell bei mir eng aus, aber gut. Es ist ja auch so, also ich bin ja auch kein großer Con-Gänger, aber also die Cthulhu-Leute sind alle wunderbar, also es sind alles sehr nette Leute, ist wirklich keine Ausnahmen, wirklich toll. Also von der Location her war das auch schön, das war in Rieneck. Ich dachte immer, das wäre in Hessen, aber es ist wohl schon in Bayern, es ist Unterfranken, also ich habe bei Wikipedia extra nachgeguckt und das ist irgendwie 100 Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt. Und ja, also hingefahren sind wir so circa 3 Stunden, 3,5 Stunden. Auf der Hinfahrt war noch ein bisschen Stau. Der Fahrer hatte einen Wagen, der mit Gas fährt. Das heißt also, es war relativ billig. Wir kamen 4 Mann im Auto, jeder ein 10er. Kamen wir also mit einer Tankfüllung hin und mit einer weiteren kamen wir dann zurück. Also war klasse. Und Gas ist echt billig. Okay, die eigentliche Con. Ja, es ist also so eine typische Rollenspiel-Con. Das heißt, wir waren, glaube ich, 110, 111. Ich bin nicht ganz sicher, wie viele Leute. Und es gibt dann verschiedene Spielrunden, die dann angeboten werden. Aber eigentlich kommt man da auch ja, viel, viel zum Quatschen hin. Also die Leute, die kommen ja aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Also es waren auch Besucher aus Österreich da. Ja, man, mit denen man sich dann unterhält. Und ja, man sieht die eben nicht jedes Mal. Also diese Con ist dann auch so ein Ballungstermin, an dem sich die Leute dann zusammenfinden und sich dann, ja, bis tief in die Nacht dann reden. Also ich habe das Wochenende über circa 8 Stunden geschlafen. Und meine Stimme klingt vielleicht auch noch etwas angegriffen, aber... Wie viele Leute waren denn da? Oder waren bei dem Con? 110. Es war also 110, 111 hatte ich ja gerade. Achso. Wie waren denn die Übernachtungsmöglichkeiten da? Unter welchen Voraussetzungen seid ihr denn alle dahin? Das ist so eine Pfadfinderburg ist das. Das heißt, es gibt Mehrbettzimmer, 6 bis 8 Mehrzimmer. Also es gibt auch Zweierzimmer. Ich war vor 2 Jahren schon da. Da war ich in einem, boah, ich weiß nicht, ob es 6 oder 8 Leute waren in dem Zimmer. Diesmal habe ich mir ein Zweierzimmer genommen, beziehungsweise es war ein Dreibettzimmer und der dritte Mann kam nicht. Weil, ja, also die Leute haben sehr laut geschnarcht. Das war wirklich sehr krass. Also ich habe sowas noch nie gehört. Einer ist mitten in der Nacht, ich habe einen meiner Zimmernachbarn habe ich dann noch getroffen, der mit mir in dem Zimmer übernachtet hat. Und er hatte noch erzählt, dass in der Nacht das Fenster aufgemacht wurde, der Typ dann allerdings, der das Fenster aufgemacht hat, wohl auf den Flur gegangen ist, weil es ihm zu laut war und das Fenster die ganze Nacht über aufgelassen hat. Und das war, meine ich, die Con war im März oder was und es hat noch geschneit. Also es war richtig kalt dann in dem Zimmer. Ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber er hat dann noch so eine Bronchitis mit davon getragen. Diesmal habe ich dann also das Zweibettzimmer genommen. Habe ein bisschen mehr bezahlt. Man bekommt als Mitarbeiter noch ein bisschen Rabatt und als Spieler dann auch nochmal ein bisschen. So hat sich das dann wieder ausgeglichen. Wie ist denn die Durchmischung der Gäste? Also ich meine, da fährt jetzt wahrscheinlich jeder Cthulhu-Spieler hin, aber wie viel sind jetzt mehr oder weniger Profis oder also arbeiten an dem Cthulhu-Rollenspiel in irgendeiner Form mit und wie viele sind jetzt einfach nur Spieler, die Lust darauf hatten, da hinzukommen? Kannst du das irgendwie abschätzen? Also es gibt ein paar Leute vom Support, die da sind. Unter anderem der Supportleiter Christian Schaller. Es war dann auch, der Chefredakteur war natürlich da, Frank Heller, der Verlagsleiter, Jan-Christoph Steines war auch da. Dann viele Mitarbeiter eben, Autoren, Übersetzer, Handoutmacher und so weiter. Ansonsten aber auch viele Leute, die einfach nur spielen wollen. die nutzen mal, das. Sind diese Leute dann da, um mehr oder weniger sich untereinander auszutauschen? Oder geht es schon darum, jetzt den Fans, in Anführungszeichen den Spielern, was zu bieten da auf der Con? Das ist also schon so, dass die auch Spielrunden machen. Also der Frank hatte, glaube ich, 2 oder 3 Runden, ich bin nicht ganz sicher. Der Janni hatte auch 2 Runden, meine ich. Ja. Also es wird, also der im Grunde stellt sich auch der Verlag dann vor an zu dieser Zeit. Also ja, okay. Ne, man geht am Ende der Veranstaltung gab es dann so einen, so ein Workshop, also so ein Ausblick dann in die Zukunft, was dann alles noch so für Cthulhu kommt. Wen es interessiert, also ich denke, auf dem Cthulhu-Blog dürfte das verlinkt sein inzwischen. Wir hatten auch getwittert vom Cthulhu-Blog, also wer uns folgt, kann sozusagen dann auch live miterleben, was wir dann da so gemacht haben. Ist das auch so, dass, also wiefern ist diese Con so eine Testumgebung? Also inwiefern kann man da, wenn man daran teilnimmt, schon Dinge erleben, die erst in 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, Monaten erscheinen oder eben nicht erscheinen? Also ist das dabei so oder sind das nicht so die Testrunden für Autoren? Ich glaube nicht. Ich meine, der Markus, also der Paradroid, der uns übrigens immer zuhört und der begeistert ist von unserem Podcast. Ja! Er hat, glaube ich, ein Szenario getestet. Das war Bibliophilia. Ich bin nicht ganz sicher, das spielte im alten Griechenland, meine ich. Ich konnte leider nicht mitspielen. Ich war selbst, mit 3 Runden war ich eigentlich völlig ausgelastet. Und ich habe auch kein Szenario geleitet, was noch veröffentlicht wird oder was ich gerade geschrieben habe. Also ich hab so Klassiker genommen, die sich gut für so eine Con eignen. Okay, was hast du denn gemacht? Ja, ich hatte ja im letzten Podcast hatte ich ja schon gesagt, was ich geleitet, also wie mein Programm aussieht. Und ich hatte geleitet einmal Blutrache für, das ist aus dem Blood Brothers Band, das war diese Geschichte mit Mafia gegen Vampire. Ja, wie lief das Ganze ab? Wir waren 6 Leute, unter anderem der Florian Harz, der aus dem Kleine Völkerband das gestohlene Leben geschrieben hat. Dann das noch gestohlene der, Leben, das ist das mit dem Rätsel am Ende, ne? Genau, das ist das mit diesen Salvans, mit diesen kleinen Kinderzwergen. Mhm. Also sehr schönes atmosphärisches Szenario. Dann der Marc, der die Handouts geschrieben hat für das Malleus Monstrorum 2, also diese Sir Hansen Poplin Tagebucheinträge. Dann noch der Tom Weghofer, der ehemalige Supportleiter. Und ich denke, ich habe jetzt schon wieder 2, 3 Leute vergessen. Das ist eine Schande. Oh. Und hier, der Andreas Melon hat natürlich noch mitgespielt. Hier von Buch des Ibon. Kannst du in das die Shownotes reinpacken, wenn er jetzt noch jemand ganz, ganz wichtig genau, ist. Genau, falls ich jemanden vergessen habe, soll, es tut mir sehr leid. Also, ne? Der Mitfahrer vom Markt, dessen Name mir jetzt, das ist so peinlich, ist mir entfallen. Also, der hat auch noch mitgespielt. Und dann noch eine Dame, die noch kein Rollenspiel gespielt hat bisher und die ich, glaube ich, mit diesem Super-Geek-Szenario jetzt total vom Rollenspiel verschreckt habe. Es das wäre meine leid. Nächste Frage gewesen. Wie sind denn überhaupt so jetzt, wie ist das Setting angekommen? Ich meine, sehr traditionell ist das nicht gerade für Computerspiele. Überhaupt nicht. Es war unheimlich lustig. Also, und genauso ist das ja geplant. Also, es ist so ein, ja, eben aus Blood Brothers und das nimmt dann diese Film-Klischees so auf die Arme. Und was ich unheimlich toll fand, war, ich habe dann diese Szene es gibt dann so eine Szene im Restaurant, wo dann 2 Mafia-Leute ermordet wurden von so Vampiren und man macht dann so Nachforschung. Und man befragt dann den Küchenjungen, die Küchenhilfe, die Billy heißt. Und der Tom beugte sich dann immer so zu mir rüber. Und dann, ja, Billy, komm, erzähl doch mal die Geschichte. Ne? Und Billy dann immer, der hat dann so Angst vor den Mafia-Leuten. Ne? Und ja, komm, Billy, sag doch hier, was Sache ist. Jetzt sag's endlich, verdammt! Schreit also richtig laut rum. Und ich habe mich in dem Moment erschrocken. Es war unheimlich lustig. Also, und vom Orga-Leiter Chrissy habe ich dann wohl gehört, dass was später dann so meine Schreie von den Vampiren dann so bis im Burghof gehört worden sind. Es war also, muss wohl für Eindruck gesorgt haben. Sehr schön, sehr schön. Es war wirklich sehr lustig. Also das war eine sehr schöne Runde. Okay, dann hat es zumindest gefallen. Ne? Genau, also ich denke, dass das war, ne, da ist jeder so drauf angekommen. Jeder Charakter hatte auch so, so kleine Ziele für sich selbst. Also ich hatte einen FBI-Agenten, der so verdeckt arbeitete, das war der Florian. Und die Sache, die kam nicht recht zur Geltung, weil das, ich hatte so für längerfristiges Spiel, vielleicht spielen wir das ja irgendwann nochmal weiter. So hatte ich die Charaktere gebaut. Aber ja, der Plot ist eben dann entscheidend. Und der Plot selbst ist eben, ne, Mafia gegen Vampire, italienische Mafia gegen Vampire. Ja, und mehr muss man nicht wissen, der Rest des Szenarios ist eigentlich dann so richtig klischeehaft. Der ist schon ein kleiner Stilbruch dann am Ende, ne? Ja, was heißt so gegen Mitte, wenn man merkt, oh Gott, ich glaube, der meint hier, unsere Gegner sind wirklich Vampire. Ja, war, ne? Zumindest wenn man nicht damit rechnet. Ja, der Tom kam sehr schnell drauf. Also er hat dann schon so Flock und Weihwasser hat er schon so eingepackt. War sehr lustig. Okay. Also, das hatten klasse. Wir vergessen. Das hattet ihr vergessen. Die Knoblauchpizza also, vorher noch. Kam auch, ne? Hier einer sagte auch, ja komm, lass mal das Knoblauchbrot essen. Ne? Also war super. Okay, die nächste Runde, die ich dann geleitet habe, das war die Runde hatte ich am Freitagabend. Die nächste Runde war dann Cold War aus Zeitlose Ängste. Das ist ein Szenario, in dem es darum geht, Ithaka-Kultisten darzustellen, deren Kultanführer umgebracht wurde. Die Runde bestand aus 8 Spielern und der Plot kommt nur zustande, wenn die Spieler so Interaktionen betreiben. Also für so ein Con ist das natürlich super, kannst du 8 Leute immer schön, ne? Gibt genug Spieler, die suchen und gibt weniger Spielleiter, die anbieten, auch wenn die Verteilung eigentlich sehr gut war. Also ich denke, jeder kam irgendwie unter, der spielen wollte. Und das Szenario war dann, da fallen mir wirklich nicht mehr alle ein, die mitgespielt haben. Aber es gibt Fotos davon. Die ganze Sache lief gut ab, aber chaotisch. 8 Leute unter den Hut zu bekommen, ist schwieriger, als ich dachte. Ich muss an meinen Diktatorfähigkeiten also noch arbeiten. Aber sonst, ich glaube, die Leute waren zufrieden, als sie rausgegangen sind. Das hoffe ich zumindest. Ja, eine 8-Mann-Spielgruppe kann man ja auch eigentlich nur üben, wenn man, glaube ich, auf einer Con ist, oder? Ich habe auch überlegt. Hier schaffen wir das nicht. Also habe ich auch überlegt, das kriegen wir echt nicht hin. Aber ja, war cool. Wir müssen nur einen Termin finden. Ja, wenn wir ihn dann mal finden. Zum Szenario selbst kann ich nicht viel sagen, da ja hier Patrick und Matthias das vielleicht nochmal spielen werden. Nur so viel sei gesagt, jeder Charakter hat ebenfalls hier seine Agenda und die wird gegenseitig gnadenlos wird das ausgespielt. Wir hatten da Szenen dabei, das war also wirklich traumhaft. Wenn wir das Szenario gespielt haben, werde ich nochmal darauf zurückkommen und dann erzählen, wie das dann lief. Klang für mich vom Hintergrund, okay, ich kannte das andere Setting ja am interessantesten. Da hätte ich mich, glaube ich, auch für eingetragen, wenn ich da auf der Con gewesen wäre. War super, also doch, hat gefallen. Ja, und dann kommen wir dann zum Highlight, fand ich. Also das war, das Szenario selbst ist sehr cool. Die Geschichte war um 0 Uhr angesetzt am Samstag. 4 Spieler genau braucht man dafür. Und man, es heißt in Media Res. So wie ich jetzt erfahren habe, müsste es wohl in Medias Res heißen, aber Amerikaner und Latein ist wohl ein bisschen schwierig. Ich habe im Internet immer 2 Varianten gefunden. Aber bei Vampire The Requiem haben die ja auch so Probleme mit ihrem Latein. Aber okay, das sei jetzt mal dahingestellt. Gut, worum geht's? Ich mache euch das Szenario jetzt kaputt, aber anders kann ich es leider nicht machen. Ihr seid nicht traurig. Vielleicht, wenn ihr das irgendwann mal vergessen habt, dann können wir das spielen. Das kann vorkommen, ja. Okay, das Ganze geht irgendwie 2 Stunden. Länger ist das nicht. Die Charaktere sind alle Insassen einer Irrenanstalt für die wirklich harten Fälle, die auf gar keinen Fall mehr rehabilitiert werden können. Und sie brechen aus und nehmen den Wachmann mit. Dann führen die ein Ritual durch mit dem Wachmann. Sie schneiden ihm das Gesicht ab, so vom Haaransatz an den Ohren vorbei bis zum Kinn. Einer schneidet ihm noch die Zunge raus. Legt ihm dann die Zunge legt sich selbst die Zunge in den Mund, weil er selbst keine hat, er ist stumm. Setzt sich dann das Gesicht auf, malen mit dem Blut ein Rorschach-Symbol an die Wand, stehen dann alle im Kreis und dann geht irgendwie was schief. Er sagt seinen Satz, mich zu kennen heißt mir zu dienen, und dann fängt das Szenario an. Und die können sich an gar nichts erinnern, was in der letzten Zeit vorgekommen ist. Überhaupt nicht. Das ist das Setting. Die sind in einem Haus, haben die Frau des Hausbesitzers und die Tochter umgebracht. Und der Mann ist gerade auf einem Jagdausflug. Und der kommt dann im Laufe des Abends kommt dann zurück. Die Charaktere waren, das war einmal der Bernd Wachsmann, der auch Supporter für Cthulhu ist. Seine zwei Mitreisenden, die aus Köln kamen, meine ich. Ich bin nicht ganz sicher. Und ein letzter Spieler, tut mir leid, auch dessen Namen habe ich leider vergessen. Also es waren so viele Leute auf der Con, ich habe eh so ein schlechtes Namensgedächtnis. Aber das war so eine Runde, jeder Charakter hat hier auch seine eigene Agenda sozusagen, also beziehungsweise so eine Beschreibung. Das sind dann wirklich so harte Scheißkerle, wie dich langweilt es, wenn Gewalt so heimlich stattfindet. Du möchtest, dass das öffentlich zelebriert wird. Und ja, dann geht's los. Und der Start war einer der, also der Charakter der Stumme, der die Hand, also der die Zunge in seinem Mund hatte, war sofort das Opfer eines Mitspielers, der nämlich die Waffe des Wachmanns an sich genommen hatte. Und der Stumme wurde von einer Frau gespielt. Und das ist aber auch der eine andere Typ. Dämliche Rolle, bitte? Jetzt mal unterbrechen kurz, lief, oder? Lief super. Du kannst ja nur keine wörtliche Rede machen. Also der schreibt auch nicht, aber du kannst beschreiben, was der Charakter macht. Und das lief eigentlich sehr gut. Und sie hat das wunderbar rübergebracht. Die Anfangsszene, also in so einer, ich habe gesagt, bring das in so einer tiefen, gutturalen Stimme so rüber, ne, mit dieser Satz. Und also das war wirklich hier Death Metal-mäßig kam das rüber. Also so richtig tief, grunzend, wunderbar. Hat die Stimmung sofort gesetzt, fand ich. Wir haben das auch in einem komplett dunklen Raum gespielt, nur mit so einer Kerze, so einem Grablicht auf dem Tisch. Und dann an der Wand so dieses Rorschach-Symbol. Und nachdem sie dann diesen Satz sagte, der Spieler dann mit der Waffe sozusagen, ne, also der da neben ihr stand, der, ja, was soll das hier, ne? Du bist doch dafür verantwortlich hier. Und sie konnte ja nicht reden, ne? Und hat dann so Gesten gemacht, ja, ne, so flehende Gesten, ne? Ich weiß auch nicht, was hier ist. Ne? Und dann packte der die so und warf die dann so auf den Tisch, also wirklich dann jetzt auch im Live, ne? Und ich dachte, scheiße, was geht denn jetzt ab? Jetzt läuft das hier völlig aus dem Ruder. Ich war so total überrascht. Ich dachte, oh Gott, wie krieg ich das denn jetzt wieder hin? Ich meine, geile Szene, ne? Aber kann ich ja nicht bringen. Und später stellt sich heraus, ja, die waren wohl ein Pärchen und das war dann alles kein Problem, aber in dem Moment war ich dann doch überrascht. Hätte ich jetzt erstmal gemutmaßt, aber man stelle sich vor, sie wären es nicht gewesen. Ja, das hätte zu Verwicklung führen können. Im Laufe des Szenarios kommt also auch so eine Jagdgesellschaft nach Hause und die Jagdgesellschaft wird dann, die Leute durchsuchen so das Haus, erleben dann so Flashbacks von ihrer Vergangenheit. Und je nach Flashback sieht man das Rorschach-Symbol anders. Also man hat immer so ein Symbol in dem Flashback selbst. Das heißt also, der eine sieht in dem Flashback so einen treuherzigen Bernardiner, so ein Gesicht. Der andere sieht das Korsett seiner Schwester in so einem SM-Korsett. Also ich konnte immer das SM-Korsett konnte ich immer am besten sehen. Ich weiß nicht, ob das dann Rückschlüsse auf mich zulässt, aber ich fand, das kam immer am deutlichsten rüber. Der andere sieht irgendwie einen kaputten Kürbis und der letzte sieht so eine Büste von Shakespeare da drin. Zu dem kaputten Kürbis sei gesagt, es kommt dann immer so eine kleine Szene. Der kaputte Kürbis war so, der Vater kommt so betrunken nach Hause, ne, und der Junge hat dann den ganzen Tag an seinem Kürbis gearbeitet, ist total stolz, ist Halloween. Und ja, dann der Vater betrunken und dann geht das los. Er macht dann den Sohn verantwortlich dafür, dass es dreckig ist, dass die Teller nicht abgewaschen sind und dann sieht er den Kürbis. Und dann haut der dann also auch den Kürbis so kaputt und ich habe das dann auch entsprechend schön rübergebracht, angespornt durch das Live-Element ganz am Anfang, haue ich dann so auf den Tisch und schreie den Jungen dann an und deswegen ist meine Stimme dann auch, glaube ich, noch etwas angegriffen. Ich habe den betrunkenen Vater, glaube ich, gut rüberbringen können. hat mir gefallen. Der Bernd hatte dieses Flashback, er war zu Recht, war er etwas traurig, dass er seinen Vater da nicht umbringen konnte, aber okay. Wer muss ich beim nächsten Mal, wenn ich das leite, muss ich das dann entsprechend einbauen. Woher kommt denn die geringe Spielzeit von 2 Stunden? Das ist ein, also das Szenario von John Tynes, der hat, also das Ding war selbst seiner Zeit voraus, denke ich, also es ist schon relativ alt. Und das Ding ist so konzipiert, dass du in der Mitte startest, also du startest, ne, in medias res, also ne, in der Mitte der Dinge, startest du, hast die Szene, wie so ein Schlaglicht, hast du dann diese Szene im Haus und dann ein abruptes Ende. Darum kommt das so auf 2 Stunden, mehr ist da nicht drin. Und das hat auch handlungsmäßig ist das nicht viel. Die stehen vor diesem Rorschach-Symbol und durch das Ritual haben die was in Gang gesetzt. Und wenn die ihr Flashback erlebt haben, dann glimmt das Symbol auf. Und die können durch das Symbol gehen. Die können durch das Symbol gehen und die wissen auch, wie das Ritual ist, weil die in ihrer Anstalt von einem Wesen geträumt haben, das ihnen dann das Tor geöffnet hat. Und das Tor ist eben dieses Symbol. Und um kurz den Handlungsgang noch zu vervollständigen, die Spieler haben, als die Jagdgesellschaft nach Hause kam, und es wird in diesem Szenario nicht viel gewürfelt. Ich habe das immer so gemacht, da es auch keine Werte gibt auf den kleinen Charakterblättern, habe ich das immer so gemacht, unter 50% gelingt die Aktion, die sie machen wollen, und über 50% misslingt sie. Die ganze Sache lief dann so, dass die Jagdgesellschaft nach Hause kam, angetrunken, ne, sieht dann der Hausbesitzer, sieht dann seine tote Frau und seine Tochter im Kofferraum des Wagens, der im Straßengraben vorne liegt. Und dann packt ihn die Wut, seine Jagdgefährten, ne, mit bewaffnet mit Shotguns und so Zielfernrohrgewehren, gehen dann ins Haus und er selbst hat so eine doppelläufige Shotgun und pumpt dann, ne, einen nach dem anderen sozusagen aus. Dachte ich zumindest. Lief total anders. Die Spieler haben die überwältigt. Einer wurde hart angeschossen, hatte dann so ein riesiges Loch auf seinem Leib, fiel dann um und blieb dann erstmal so ein bisschen bewusstlos. Wachte dann später nochmal auf, aber okay. Dann kamen dann die Szenen, wie die Jäger alle ausschalten. Die wurden dann meistens auch so umgebracht, ne, damit dem Charakter entspricht. Also der eine hat dann den Kopf des Mannes mit so einem Hammer kaputt gemacht. Ne? Und der andere hat dann mit einem Messer hat er die dann so bearbeitet. War ganz nett. Okay, die hatten schon Spaß, ihre Psychopathen zu spielen, ne? Hatten Spaß, ja, denke ich schon. Das lief dann also sehr schnell und einige, zwei sind durchs Symbol gegangen. Dann blieben zwei übrig. Und dann kamen die Cops. Der eine wollte so zum Symbol hingehen, wurde dann noch angeschossen von demjenigen, der diese Schrotladung in den Rumpf bekommen hat, weil er lief so an ihm vorbei und der andere kroch so auf das Symbol zu, packte dann so den Knöchel des anderen, der noch gehen konnte. Und ja, dann gibt er dem Liegenden so einen Tritt ins Gesicht. Zahn fliegt dann so raus und der Mund füllt sich mit Blut. Und ja, das fand er dann nicht so gut. Und er schießt auf den Gehenden, der gerade ins Esszimmer einbiegt, wo das Symbol an der Wand ist. Trifft in die Wade. Der andere, ballert dann mit seinem Gewehr auf ihn und killt ihn. Also der eine wurde von einem Spieler getötet, geht dann durchs Symbol und dann blieb einer noch übrig und die Polizisten kamen an. Und das war der Bernd. Also es ist unfassbar. Das war so ein Einsatzkommando, was dann das Haus stürmte. Und ich glaube, der hat 6 Leute hat er ausgenockt von den Polizisten und ist dann durch die Hintertür entkommen. Hat dann hinter sich noch das Symbol so leuchten sehen, ist aber dann raus und über die Straße sozusagen dann in den Wald und weg. Und so endet dann das Szenario auch. Achso, keine Information mehr für die Leute, die durchs Symbol gehen. Doch, ich hab ihnen dann erklärt, wie das Ganze ablief, was sie da gesehen haben, was das Ganze sollte. Die wissen ja selbst nicht genau, was das ist. Das ist ja auch ein Reiz davon. Ne? Man startet eben ohne Erinnerung an irgendwas. Ja, ich habe dann kurz erklärt, was es ist. Das ist dann so ein Symbol von Nyarlathotep und so ein Kram. Das, also ist schon sehr nett. Ich denke, das kam gut an. Also hoffe ich zumindest. Ich hatte eigentlich vor, das öfter zu leiten, aber da war ich dann irgendwann auch zu kaputt. Also. Und damit hattet ihr ja schon in der Nacht angefangen, ne? Hat es erzählt. Genau, wir waren irgendwie um halb drei waren wir fertig. Ach so, ja gut. Ja. Den Raum so ein bisschen hergerichtet, dann noch so die Tische verschoben. War sehr schön. Ja, ich habe aber auch selbst noch ein Szenario gespielt. Das war nach der Cold War-Runde habe ich noch Gernwood Manor gespielt. Das ist ein Szenario von Andreas Mellon eben. Ja, ich war ein bisschen K.O. noch von dieser Cold War-Runde, weil ich da ständig hier Reihenfolgen festlegen musste, damit die Leute was machen. Da fällt mir übrigens noch ein, also kurz, das nimmt auch nichts weg von dem Szenario. Ein Spieler hat Ithaca angerufen in dem Szenario. Und der ist dann also wirklich, der ist aufgesprungen, ne, und hat dann hier, ne, yeah, Ithaka, hat er dann geschrien, also wirklich super krass. Ein anderer ist auch aufgesprungen, hat alle anderen mit Waffen bedroht, also das war richtig Initiative. Ich glaube, wenn ich das hier machen würde, würdet ihr mich für bescheuert halten. Aber vielleicht noch eine etwas andere Atmosphäre auf so einer Con, ne? Auf der Con ist das echt, also das kam echt gut rüber, also wirklich klasse, als ob man eben wirklich Ithaka-Kultist wäre. Okay, also das Gernwood Manor, eben vom Andreas, ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe einen Pastor gespielt und wir waren vier Leute und du fängst an, du kriegst so eine Einladung nach Wales, spielt in den 20er Jahren und da gibt es so eine Hochzeit soll gefeiert werden und da gibt es dann wohl Probleme. Ich kann auch diesen Teil nur kurz erzählen, weil den werden wir hoffentlich noch spielen. Das Krasseste ist an dem Szenario, am Anfang hast du eine Situation, offensichtlich, es stellt sich wohl heraus, dass die Frau, die bald heiraten soll, ja schwanger ist, also noch vor der Ehe mit einem anderen Mann was hatte. Das ist dann eine Situation, das ist, ja, da bist du mit deinem Rollenspiel-Latein so schnell am Ende. Die Familie wäre ruiniert, wenn das rauskommen würde und die haben dann so Ideen, also die möchten dann den etwas zurückgebliebenen Sohn der Köchin dafür verantwortlich machen, möchten ihn dann so wegschicken, in so ein Sanatorium sperren und der Brautvater hat dann noch eine andere Idee und die Brautmutter hat dann auch nochmal eine ganz andere Idee, wie die das machen möchte. Und das ist also, das ist schon sehr, ja, sehr schwierig sozusagen. Ne? Die erwarten dann alle Hilfe und ja, man weiß ja nicht, wie man dieses Problem lösen soll. Also du kannst es nicht mit Waffen lösen, ne? wie typische Rollenspielszenarios dann so sind. Also das ist schon schwierig. Und dann kommt noch so eine unheimliche Elemente dazu im zweiten Teil des Szenarios. Also sehr interessant. Sollte in diesem kleinen Räumeband erscheinen, ist in der Cthulhuiden Welten drin, in der auch das Abwärtsszenario ist. Und das Gernwood Manor geht so ein bisschen unter, aber unbedingt reinschauen. Das ist wirklich sehr schön. Spielen wir aber noch. Spielen wir noch, ja. Hoffe ich. Ich muss das irgendwie runterbrechen auf... Was dauert das denn? Das dauert bestimmt so 6-7 Stunden. Also ich muss es irgendwie runterbrechen auf unsere 4-Stunden-Szenarien, weil der... Ja. Das ist eine Schande. Ja, unser einer Mitspieler, der kann nicht so lange darum. Okay. Ja, das lassen wir das, die hören nämlich zu. Die hören zu. Das waren sozusagen meine Szenarios. Sonst viel gelabert über alles Mögliche. Wir haben angefangen, eine Support-Kampagne für Cthulhu zu planen. Da ja jetzt Pegasus auch Shadowrun hat. Und die Shadowrun-Leute haben so Missions, die auf Cons gespielt werden. Mit den Missions werden... wird die Spielwelt so ein bisschen beeinflusst. Das heißt also, es wird geguckt, wie alle Leute diese Missions gespielt haben. Und wenn dann dieser Politiker zum Beispiel in den Missions erschossen wurde, und das kam bei sehr vielen Szenarios vor, dann ist dieser Politiker dann in der Hintergrundwelt auch wirklich tot. Mhm. Mhm. Es wird dann in das Spielmaterial übernommen und das ist dann auch wirklich Kanon, sag ich mal. Interessante Idee. Okay, Sowas kann man natürlich für Cthulhu nicht machen, weil es spielt ja in den 20er Jahren oder in Now und ja, das geht ja natürlich nicht. Aber wir wollten natürlich dem fleißigen Con-Besucher irgendwie was Ähnliches bieten. Also haben wir angefangen, so eine Kampagne zu planen. Und die Kampagne wird sich um ein Thema drehen. Und dieses Thema, also das möchte ich noch nicht verraten, aber das erste, wir haben dann unterschiedliche Orte, es sind so 5 unterschiedliche Orte. Die werden immer mit 5 unterschiedlichen Charakteren gespielt, die gestellt werden. Aber insgesamt für den Con-Besucher, der alles in Neos gespielt hat, gibt es einen Mehrwert. Und diese Kampagne, die habt ihr jetzt da nur angefangen auszuarbeiten oder sehen wir da schon bald das Ergebnis? Ja, wir haben angefangen. Wir haben also, ich bin selbst überrascht gewesen, dass wir zügig ein Konzept erstellen konnten. Also wir hatten erst überlegt, noch sowas anderes zu machen in Richtung verschiedene Abenteuer in verschiedenen Zeiten, haben uns dann aber entschlossen, so eine Globetrotting-Kampagne zu machen. Und das Ganze wird wohl, ich weiß nicht, nächstes Jahr wird das wohl so auf die Cons gehen, dann kann man das spielen. Ich werde also das erste Szenario schreiben. Das Ganze wird sich um eine Gruppe Studenten drehen, der Miskatonic University. Sie sind Erstsemester in Arkham und dann... Ich verstehe. ihr arbeitet das alles unter euch aus sozusagen, oder? Genau. Nur der Grundgedanke wurde jetzt abgestimmt und den Rest macht jetzt jeder von euch. Ja, so ungefähr. Also wir wollen das schon so entsprechend gestalten, dass es ein... Also der Mehrwert soll kommen, wenn jeder alle Szenarios gespielt hat, gibt es erstmal für alle Leute, für alle Beteiligten, die mitmachen, gibt es so einen Reisepass, hatten wir überlegt. Und dann wird er immer so abgestempelt oder kommt dann so ein Aufkleber rein. Man war dann, das Ganze geht dann so über Welt umspannend. Das heißt, du fängst an in Arkham, dann geht's nach London, nach Wien. Wo ging's denn noch hin? Ich weiß gar nicht mehr. Nach Hamburg. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht mehr genau, in welche. Und das wollt ihr genau auf eine Con zuschneiden? Oder ich sag mal, so viele Elemente sind dann wahrscheinlich auch nicht extra drin. Dann werden das alles Abenteuer sein, die man auch so gut mit seiner Gruppe daheim spielen kann. Ne? Genau, die kann auch jede Gruppe spielen eigentlich, aber es soll eigentlich erstmal für den Support sein von Pegasus, speziell für den Cthulhu-Support eben. Und dann soll das Ganze dann auch für die Con-Besucher sein. Also, aber das wird aber auch anderen zur Verfügung gestellt, oder ist das in... Nein, erstmal nicht. Okay. Erstmal nicht. Wie also erstmal nicht? Und wie kommen wir dann da dran? Cons besuchen. Ja, ihr habt ja... Genau, du kannst es auf Cons spielen. Ja gut, und den ihr habt, hat ihr habt, jetzt ihr, ich sag mal, ihr habt ja den Vorteil, dass ihr sozusagen das erste Szenario schon spieltesten könnt bei mir. Bin ich auch gespannt. Aber wenn ich mich jetzt mal in die Rolle der anderen versetze, wie vielleicht mal in einer Cthulhuiden Welten oder wie das, zum Teufel. Das kann sein. Ich rein Cthulhu-Con, ich meine, könnte ja auch was sein. Rein Cthulhu-Con exklusiv fürs nächste Jahr. Nein, es geht ja nicht nur um die Cthulhu-Con, es geht um alle Cons, die in Deutschland so stattfinden. So hast du dann die Feen-Con in Bonn oder so, könnte das dann sein. Bei der Spielemesse. Spielemesse ist nicht so der Bringer, weil das ist so laut und so. Echt? Aber wird dann nicht festgespielt? Kinder, die da rumlaufen. In der Rollenspielhalle? Nee, es ist... letztes Jahr Spielemesse war die Hölle. Da war gegenüber dieser Spiele-Express-Stand von Pegasus und die haben die ganze Zeit die Nebelmaschine angeschmissen und die hatten laute Musik gespielt und immer jede halbe Stunde haben die so ein Gewinnspiel gemacht. Also da war nichts mit Rollenspielen. Okay. Ja. Also es geht wirklich um diese Cons, wo man so ein Wochenende hinfährt oder so und dann wird das gespielt. Das ist die Grundidee. Ja, sehr schön. Und die Szenarios sind auch relativ kurz, irgendwie so 3 Stunden oder so hatten wir angepeilt für ein so ein Szenario. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Ja, was kommt denn offiziell noch auf uns zu? Auf die Kaufwilligen Cthulhu-Menschen. Also, zur Con kam raus der Arkham-Band, sehr geil geworden. Der Band stellt also Arkham, die Stadt, die Lovecraft erschaffen hat in Neuengland, eben vor. Ist der Auftakt zur Lovecraft Country-Reihe. Und das wird also nachfolgend, kommt zu dem Band noch ein Band mit Szenarios. Der müsste im September oder so erscheinen. Zur Spielemesse kommt dann der Mittelalter-Band und der erste Teil der Nocturnum-Kampagne. Die Nocturnum-Kampagne ist eine Kampagne für Cthulhu Now, die von Fantasy Flight Games produziert wurde. Das ist eine wirklich sehr gute Kampagne. Also ich kenne nur Rezensionen dazu, also ich habe sie selbst nicht, weil sie eben auch lange Zeit vergriffen war. Die wird in 3 Teilen veröffentlicht, ist also auch im Original 3 Teile lang und es geht da wirklich um, ne, die Welt ist bedroht und eine riesige Verschwörung und auch viel Paranoia wird da unter den Charakteren geschürt. Also wirklich sehr, sehr gut. Gleichzeitig sei noch gesagt zu der Nocturnum-Kampagne. Die Nocturnum-Kampagne wird so eine Art, ja, sagen wir mal, Messpegel sein, wie Cthulhu Now fortgeführt wird. Cthulhu Now ist, das Grundbuch verkauft sich sehr gut. Die Nachfolgebände merkt man, also Unfassbare Mächte, der Todesangstband und Verschlusssache. Man merkt, die sind also von den Verkaufszahlen etwas schwächelt. Die Sache wird so sein, je nachdem, wie gut sich die Nocturnum-Kampagne verkauft, wird man sehen, ob zu Cthulhu Now dann noch weitere Bände kommen oder ob sie dann, ja, sagen wir mal, ausklingt. Also so hatte ich es zumindest verstanden, so hat es Frank gesagt. ich kann nur sagen, also kauf die Nocturnum-Kampagne, ne? Es kann nicht schaden. Also sie ist gutes Material, ist auch, denke ich, abseits von Kampagnenspielern zu nutzen. Der erste Band hat also auch, glaube ich, drei Einzelszenarios, die so lose verknüpft sind und die Stimmung so festigen. Ich denke, das wird ein ganz großer Wurf werden. Also das ist nicht schlecht. Und die Bände sollen dann so im 2- bis 3-monatigen Abstand sollen die dann rauskommen. Werden wir das spielen? Ich weiß nicht, wenn wir das zeitlich hinkriegen, würde ich es sehr gerne spielen. Aber bevor wir das spielen, würde ich noch, da kommt noch was Besseres. Ah ja. Sag ich jetzt mal. Also nächstes Jahr kommt dann raus der Innsmouth-Band. Das wird dann ähnlich wie der Arkham-Band die Stadt Innsmouth beschreiben. Danach kommt dann ein Band mit Szenarien zu Innsmouth. Die Szenarien werden die englischen Szenarien beinhalten, neu gruppiert. Und dann noch drei deutsche Szenarien, also die es dann nur auch auf Deutsch gibt. Dann kommt im nächsten Jahr noch ein Band über Wien. Der wird genauso wie der London-Band werden, nur eben nur für die 20er Jahre und sich eben der österreichischen Stadt Wien widmen. Dann kommt zur Spielemesse nächstes Jahr der erste Teil dann, ja, ich sag mal, einem richtigen Klassiker, den Bergen des Wahnsinns. Das ist also, das ist ein Ding, das werden wir spielen. Das werden wir spielen, egal wie werden wir das spielen. Das verspreche ich. Wenn es sein muss, kürze ich das zusammen. Die englische Kampagne ist, das ist ein richtiges Mammutwerk. Irgendwie so 450 Seiten und was irgendwie so ähnlich ist, das meine ich. Die englische Kampagne war schon ganz nett, hatte aber noch so Macken. Also wer die Geschichte kennt, weiß, dass eine Expedition in die Arktis fährt und dort findet dann sie eben die Berge des Wahnsinns. Dann wird so eine Stadt von so älteren Wesen durchsucht, in diesem Roman eben. Und in der Kampagne folgt man der Nachfolgeexpedition und findet dann auch diese Stadt. Aber man untersucht diese Stadt nicht. Nicht großartig. Die deutsche Kampagne wird so sein, dass der Autor der englischen Kampagne hat die Kampagne nochmal neu geschrieben. Also wortwörtlich neu geschrieben, da er nicht mehr die alten Texte auf seinem PC hatte. Und hat dann alles nochmal abgeschrieben und überarbeitet und erweitert. Was für alle sehr überraschend war, aber er hat zugesagt, das zu machen. Pegasus übersetzt dann diese ganze Geschichte und gibt dann noch irgendwie so ein, zwei kleine Nebenszenarien in dieser Stadt noch. In der Stadt der älteren Wesen. Das Ding wird auch dreibändig erscheinen. Im Abstand auch so von 3 Monaten oder so, meine ich. Und das wird also, ja, das wird ein richtig, richtig dickes Ding werden. Es ist eine sehr gute Kampagne. Auf wie viel? Sehr schön. Also auf wie viele Stunden ist das Ganze ausgelegt? Oh, das weiß ich nicht. Spielabende? Da kannst du, glaube ich, ein halbes Jahr, ein Jahr, wer weiß, noch länger spielen. Ist richtig, richtig viel. Ist so Orient-Express-mäßig. Wir jetzt auch oder wir dann eher 2 bis 3? Wir können da wahrscheinlich eher so 2 bis 3 Jahre dran spielen. Da wir ja nur 4 Stunden pro Abend spielen. Also ja, wir können es mal anreißen und müssen dann überlegen, da werde ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das mache. Ich lasse mich da mal überraschen. Ja, und dann kommt noch, also das wurde exklusiv zur Con angekündigt und ich weiß noch nicht, ob ich es sagen kann. Also wenn ihr jetzt gleich so Piepgeräusche hört, dann wisst ihr, dass ich das nicht sagen konnte. Es wird ein Band über New York erscheinen, das ist eine Übersetzung. Ja, aus dem Englischen, von Chaosium, der New York Band. Und der wird auch Ende 2010 erscheinen. Er hat, glaube ich, 3 neue Szenarien, die auch von deutschen Autoren stammen. Ich denke, ich habe den Band auf Englisch und der Band ist wirklich sehr gut. Also ist ein sehr schöner Stadtband über New York und man merkt, der Autor hat auch Ahnung von New York. Wirklich, wirklich sehr schön. Ja, und das erscheint so in den nächsten Jahren. Und du hattest gesagt, es kommt jetzt zur Spielemesse ein Band zum Mittelalter raus. Cthulhu im Mittelalter. Genau. Da ist aber kein Szenarienband weiter zu geplant. Nein, es sind 2 Szenarien drin in dem Mittelalterband. Ja. Eins ist ein One-Shot mit Wikingern. Das andere weiß ich leider nicht, was das ist. Das Ganze wird aber, ja, es ist ein offizielles Kampagnen-Setting. Ja. Das heißt also, man wird Szenarien dazu in der CW finden wahrscheinlich. Ach so, okay. Szenarienbände selbst sind auch erstmal nicht weiter geplant. Also alles, was an Szenarien kommt in die CW erstmal. Jetzt, ich weiß nicht, ob du es sagen darfst oder ob du es weißt, also verkaufen sich so Quellenbände dann weitaus besser als die Szenarienbände, ja, die es jetzt gab. Ja, ja. Muss man einfach so sehen, ja. Als ich, nur kurz noch, als ich das mit dem, mit der Gefährdung von Now gelesen hatte, war ich beim Twitter-Account und das mal in meiner Runde beim Laden eines Songs bei Rockband angesprochen hatte, wurde da doch schon deutlich gemacht, dass bei uns in der Gruppe zumindest Now so viel stärker beliebt ist. Aber gut, das wäre vielleicht noch ein eigenes Thema. Ja, ich kann nur sagen, wir sind nicht viele. Ich will keine Werbung machen oder so, aber jeder Kauf ist direkt bemerkbar. Also es ist einfach so. Es ist keine Musikindustrie oder Filmindustrie oder Videospielindustrie, wo die hier 200.000 Exemplare und mehr verkaufen, wie hier das DSA-Videospiel zum Beispiel. Das wurde irgendwie 200.000 Mal verkauft, meine ich. Da fällt dann so der eine Käufer fällt dann nicht auf, aber bei Rollenspielbüchern ist es eben so, es fällt einfach auf, wenn eben nichts gekauft wird und dementsprechend reagiert dann der Verlag. Aber also, war das nicht zeitlose Ängste oder wie, ich weiß nicht, wie das andere noch hieß, war das nicht so ausverkauft? Ja, das liegt an was anderem. Achso, okay. Gut, da frage ich jetzt auch nicht weiter nach. Was macht man sonst noch bei einer Con? Ja, was macht man sonst noch? Es gab noch einen kleinen Workshop, also beziehungsweise der Workshop hat nicht stattgefunden, also ich weiß zumindest nicht. Aber zumindest die Melanie, die in Hamburg Archäologie studiert, hat so ein paar Proben mitgebracht von Handschriften und eine Original-Kriminalakte von einem Gericht aus dem Jahr 1850 oder ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist dann in Sütterling und Kurrenz geschrieben worden. Und wow, also man kann es nicht lesen. Also es ist wirklich, also Kurrenz ist was ganz komplett anderes. Das kriegt man nicht hin. Es ist sehr interessant, also ich fand es sehr interessant, die Schriften. Sie hat dann auch so Kurse besucht, wo man dann so das lernt, das zu schreiben. Hat so ein paar Schriftproben gemacht und also ja. Wenn ich unleserlich schreibe, sieht das, glaube ich, aus wie Kurrent. Also war ganz interessant, aber war jetzt kein offizieller Workshop. Ich hätte gerne einen Workshop gemacht, aber meiner Meinung nach habe ich nichts Großartiges zu erzählen für die Leute da. Vielleicht im nächsten Jahr, wenn mir irgendwie ein super Thema über den Weg läuft, dann. Weil ich höre mir eigentlich gerne so Workshops an. Das ist so, darum gibt es auch diesen Podcast. Ich finde das immer ganz, ganz interessant, so Tipps und sowas zu bekommen. Das ist ganz nett. Ja, sonst muss ich einfach sagen, also viel Zeit wird verbracht damit, sich mit den Leuten zu bequatschen. Ich habe, glaube ich, mehrere Stunden mit dem Andreas über Neil Gaiman und andere Dinge gesprochen. Also das ist immer sehr unterhaltsam. Und dann die ganzen Filme und Serien, die man so alle noch nicht kennt und dann tauscht man sich dann aus, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Ja, das macht man so im Grunde auf der Con und dann. So funktioniert das dann. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand das genial. Das war im letzten Mal schon genial. Diesmal war es noch besser. Ich kam diesmal früher an. War super. Also klasse. Beide Daumen rauf. Weiter so. Ich hoffe, es ist in Planung, das 4 Tage lang zu machen. Kann ich nur sagen, geil, bin ich dabei. Ist super. Die Orga ist spitze gewesen. Also nochmal herzlichen Dank an alle Orga. Leute hier, Chrissy, Daniel, Aini, Pummel und so weiter. Ich habe bestimmt Leute vergessen. Also spitze, war richtig, richtig gut. Ja, ich von meiner Seite würde ich dann jetzt dir danken für deinen Bericht. Ich weiß nicht, ob der Matthias noch Fragen hat oder etwas wissen möchte. Was? Okay, Daniel ist fertig. Wunderbar. Hast du Werbung für unseren Podcast gemacht, so nebenbei? Ja, der läuft ja über unseren Podcast. Das Ganze läuft aber auf der Con selbst. Also der Markus hat mich erkannt an meiner Stimme. Sehr, sehr interessant. sonst war er noch nicht so bekannt. Das ist mein geheim gestecktes Ziel für diesen Podcast, irgendwann mal an der Stimme erkannt zu werden. Ja. Der Marc war sehr geschockt, als er feststellte, dass wir nicht in einem Raum sitzen. Also offensichtlich haben wir technisch zumindest schon mal, da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Und die interessanteste Folge fanden die Leute war, glaube ich, Living Cities bisher. Das fand ich noch ganz interessant. Ja, das war nun mal wirklich ein sehr neues Konzept. Ja, genau. Ja, es ist also wirklich sehr schön. So schlimm, dann, Patrick und ich den Wick finden, vielleicht bieten sich dann noch ein paar Alternativen. Ich finde den gar nicht so schlimm, aber gut. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug Rapport abgegeben. Ja, alles Weitere im Cthulhu-Blog habe ich Links mit Fotos noch drin und es gibt im Forum noch einen Beitrag, das war dann die CthulhuCon 2009. Ja, gut, danke fürs Zuhören. Ja, danke für den Bericht. Ich hoffe mal, die würdigen, dass wir hier eine Podcast-Folge komplett dem CthulhuCon gewürdigt haben. Das ist eine Extra-Folge. Das heißt, ich bin mir sicher, das ist ja ein Special. Und das, es gibt diese Woche zweimal was für die Ohren. Richtig. Und ich meine, es hat sich gelohnt. Ich kann es nur mal wieder sagen, dass die Leute, die sowas ausrichten, die verdienen einfach Anerkennung. Das ist unheimlich dann viel Arbeit. Dann komme ich nächstes Mal vielleicht mit. Das hört sich ja insgesamt doch sehr interessant an. Ja. Und vielleicht gerne. Bin ich dann in einer besseren Perspektive, um zumindest mir bei Daniels Abenteuern einen Platz zu erschleichen. Na! das kann natürlich gut sein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Auf bald.